Ich schau vom Berge von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich schau vom Berge von Petefi. Ich schau vom Berge in die Tiefe, auf eines Baches krumme Wege. Er schleicht so langsam durch die Wiesen, ganz wie mein Leben, schleppend, träge. Ich hatte noch so wenig Freude und habe schon so viel gelitten, mein Schmerz ein Meer und meine Freude ein winzig Inselchen inmitten. Zum Herbste geht's, des Windes Atem weht brausend über Berg und Heiden. Wie lieb ich die Natur im Herbste, wie liebe ich ihr still Verscheiden. Es rauscht und knistert in den Blättern, die sich schon gelb und rötlich färben und hie und da zur Erde fallen. O, könnte ich mit ihnen sterben. Was wird aus mir nach meinem Tode? Wüchs ich empor aus dunkler Heide? Würd ich zum wilden Baum im Walde, dort tät die Welt mir nichts zuleide. Und wär ich erst ein Baum, dann wandle, ein Blitzstrahl mich zum Flammenmeere, dass ich in meinem Feuerrachen die ganze böse Welt verzehre. Ende von Ich schau vom Berge von Petefi.